Diese andere Lösung ist diejenige, die immer dann herhalten muss, wenn ein Forscher mit seiner kritischen Kunst nicht weiter kann. Dann ruft er den Helfershelfer Zufall zu Hilfe. Mindestens eine große Anzahl der Abweichungen vom Markus-Text, in denen Matthäus mit Lukas zusammentrifft, glaubt also Schmidt als rein zufällige erweisen zu können. Wenn man weiß, dass Schmidt nur aus Verlegenheit von Zufall redet, nur deshalb, weil er eben mit dem besten Willen keine vernünftige Erklärung für mindestens eine große Anzahl von Fällen beizubringen vermag, dann erkennt man jetzt deutlich die Krise, in welche das Bekanntschaftsproblem eingetreten ist. Der Umschwung von der negativen zur positiven Beantwortung der Frage meldet sich vernehmlich genug an. Man merkt das an jedem der folgenden Sätze. Unser Kritiker sträubt sich mit aller Gewalt gegen die Meinung, dass zwischen den Synoptikern Bekanntschaft bestehe und versichert, es hat sich bisher bei anderen Vergleichsbeobachtungen kein Anhaltspunkt dafür finden lassen. Also darf man nach Schmidt auch in den merkwürdigen Fällen der gemeinsamen Auslassungen und Änderungen keinen Anhaltspunkt für Bekanntschaft erblicken. Da keine sonstige vernünftige Erklärung aufzutreiben ist, muss man eben an Zufall glauben. Doch selbst Schmidt fällt solche Zumutung schwer, sehr schwer. Kleinlaut gesteht er ein: Trotzdem ist das Zusammentreffen etwas verblüffend und die Annahme bloßen Zufalls nicht recht überzeugend. Aber dann rafft er sich auf und stellt mit Nachdruck fest: Es ist ein methodisches Prinzip, das keinen Widerspruch duldet. Wenn 99% der Tatsachen für die eine Annahme mit zwingender Kraft sprechen, hier für die Unabhängigkeit des Lukas von Matthäus, dann dürfen die wenigen übrig gebliebenen Fälle nicht im gegenteiligen Sinne ausgewertet werden. Leider muss sich dies angeblich souveräne Prinzip dennoch Widerspruch, sogar starken Widerspruch gefallen lassen. Vor allem ist es auf unsere Situation deshalb überhaupt nicht anwendbar, weil bestimmt mehr, viel mehr als 1% der Fälle recht deutlich für Bekanntschaft sprechen, auch wenn man einige dem Zufall aufs Konto setzt. In Wahrheit treffen nämlich Matthäus und Lukas sowohl in merkwürdigen Änderungen als auch in eigenartigen Auslassungen des Markus-Textes unheimlich oft zusammen. Mit matter Tendenz und blindem Zufall ist angesichts solcher Fälle nichts mehr zu erklären. Will man nun nicht an einen mystischen Fall von prästabilierter Gedankenharmonie zwischen Matthäus und Lukas denken und glauben, so bleibt nur der ganz vernünftige Schluss übrig: Der eine Synoptiker muss den anderen gekannt und benutzt haben. Aber angenommen, bloß 1% der Fälle spräche, weil sich kein anderer vernünftiger Grund des merkwürdigen Zusammentreffens ausmachen lässt, für Bekanntschaft, so ist mit dem Vorhandensein dieses minimalen Prozentsatzes das Schmidtsche Prinzip in der Praxis durchlöchert und ungültig geworden. Denn wenn auch nur ein einziger Fall im positiven Sinne ausgelegt werden müsste, weil eben kein anderer vernünftiger Erklärungsgrund aufzustöbern ist, so ist damit mit diesem einen Falle bewiesen, dass der eine Evangelist den anderen gekannt und abgeschrieben hat. Die Sachlage ist aber für den positiven Beweis sehr viel günstiger. Nicht nur ein Beobachtungsfall, sondern tatsächlich eine ganze Reihe von Fällen fordert als vernünftige Erklärung die Anerkennung der Bekanntschaft zwischen Matthäus und Lukas. Somit ist nun auch in positiver Hinsicht ein untadeliger, fest fundierter Beweis erbracht. Auf das Gebäude der Zwei-Quellen-Theorie wirkt der Beweis, dass Matthäus den Lukas oder Lukas den Matthäus gekannt und benutzt hat, wie ein Erdbeben. Die zweite Säule der Theorie kann dem Unheil nicht entgehen und bricht nun ebenfalls zusammen. Mit der Feststellung der zwischen den beiden Synoptikern bestehenden Bekanntschaft fällt nämlich die gemeinsame Redequelle Q als überflüssige und gegenstandslos gewordene Hypothese dahin. Was sich durch gegenseitige Bekanntschaft ungezwungen begreiflich machen lässt, braucht nicht durch die Hypothese einer angeblich gemeinsamen Vorlage erklärt zu werden. Indem wir so argumentieren, werden wir aber von den Vertretern der negativen Meinung mit Entrüstung darauf aufmerksam gemacht, dass wir ganz und gar die Gegengründe vergessen hätten. Es ginge nicht an, Gegengründe von durchschlagender Beweiskraft, die überdies weitaus in der Mehrzahl vorhanden seien, einfach in den Wind zu schlagen. Damit haben jene Forscher nun allerdings vollkommen recht. Die negativen Gegengründe verlangen die gleiche Beachtung wie die Gründe positiver Art. Wir sind also bereit, ebenfalls als erwiesen anzusehen, dass Matthäus den Lukas oder umgekehrt tatsächlich nicht gekannt und abgeschrieben hat. Jetzt sind wir unversehens in der Zwickmühle, in jener Situation, die auch dem Kritiker Schmidt Unbehagen verursachte. Es wird ja etwas Widersinniges behauptet. Es wird behauptet, die beiden Evangelisten hätten sich gewiss gekannt und ebenso gewiss nicht gekannt. Das ist doch aber glatter Unsinn. So etwas gibt es doch im wirklichen Leben nicht. Sehr richtig, lieber Leser. Im wirklichen Leben, auch der Urchristenheit, wäre die Tatsache, dass ein Autor den anderen gleichzeitig gekannt und nicht gekannt, gleichzeitig dessen Schrift benutzt und nicht benutzt hätte, eine glatte Unmöglichkeit gewesen. Was im Leben der Urchristen nicht möglich war, ist nun sehr gut möglich in der Sphäre einer großen Fälschungs- oder Dichtungsaktion. Oder rundheraus gesagt, wir haben es gar nicht mit einer natürlichen, objektiven Tatsache zu tun, sondern mit einem künstlich erzeugten papiernen Phänomen. In einer mittelalterlichen gelehrten Fälscherzentrale ist unter erdichteten Evangelisten eine solche Prozedur ohne weiteres möglich. Das verwickelte synoptische Problem des Durcheinanders von Bekanntschaft und Fremdheit, von Übereinstimmung und Nichtübereinstimmung, findet eine unerwartet einfache Lösung durch die Erkenntnis, dass die synoptischen Rätsel eiskalten Überlegungen des Fälscherkollektivs ihr künstliches Dasein verdanken. Die Zweiquellentheorie ist damit im ganzen Umfang widerlegt.